Narren, Schweizer lieben Flinten, sie lieben Knarren. In jedem Dorf ein Schützenhaus mit Schießverein. Übung macht den Meister, Verteidigung muss sein. Ihr wollt unsere Waffen nehmen, die Ketten enger legen. Schränkt uns noch weiter ein, verdammter Meinungsterrorverein. Nur der Anfang vom Ende, der Anfang der Wende. Euer Ziel ist uns klar, eine wehrlose Schar. Da sitzt der Rat, hat die Hosen nass, fürchtet sich vor seinem Arbeitgeber mit dem roten Pass. Will das Volk entwaffnen, sieht das als Prävention. Erstickt damit die Möglichkeit auf eine Rebellion. Ihr wollt unsere Waffen nehmen, die Ketten enger legen. Drängt uns noch weiter ein, verdammter Meinungsterrorverein. Nur der Anfang vom Ende, der Anfang der Wende. Euer Ziel ist uns klar, eine wehrlose Schar. Als Meinungsmacher fungiert die Presse für den Staat. Auf dem Titelblatt schon wieder ein Selbstmordattentat. Es dient als Schocktherapie, nur Angstmacherei. Ein Einzelfall soll Grund für einen Waffenentzug sein. Ihr wollt unsere Waffen nehmen, die Ketten enger legen. Drängt uns noch weiter ein, verdammter Meinungsterrorverein. Nur der Anfang vom Ende, der Anfang der Wende. Euer Ziel ist uns klar, eine wehrlose Schar. Die Freizeitbeschäftigung, doch wir nehmen das nicht länger hin. Wir bleiben nicht länger stumm. Ein weiteres Stück Freiheit wollt ihr uns nehmen. Damit könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt, denn wir können uns nicht mehr wehren. Ihr wollt unsere Waffen nehmen, Ketten enger legen. Drängt uns noch weiter ein, verdammter Meinungsterrorverein. Nur der Anfang vom Ende, der Anfang der Wende. Euer Ziel ist uns klar. Ihr wollt unsere Waffen nehmen, Ketten enger legen. Drängt uns noch weiter ein, verdammter Meinungsterrorverein. Nur der Anfang vom Ende, der Anfang der Wende. Euer Ziel ist uns klar, eine wehrlose Schar.